geschnallt, da ist kein Schatten, der Asphalt glüht, ich muss noch warten. Soll ich mich der Glut ergeben? Ein kühles Bier, ein besseres Leben. Hitze, Spaziergang, Schlauch, Schlauch, kaltes Bier, ich bleib hier. Kein Tropfen nass, die Kehle trocken, ich bin von den Socken, dann schreckt das Herz. Das Herz.